Zum Tag des leuchtenden Sterns fand ein gemeinsames Seminar der Parteien und Organisationen Perus unter dem Motto »Das große revolutionäre Leben und die unsterblichen Verdienste vom Staatsführer Kim Jong-il« statt. An der Stirnseite des Veranstaltungsortes hing das Sonnenporträt von Genossen Kim Jong-il und die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Jong-il und Kim Jong-un waren zur Schau gestellt. Am Seminar nahmen die Persönlichkeiten und Mitglieder der peruanischen Parteien und Organisationen teil. Der Chefsekretär des amerikanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pacdusan 2017 und Vorsitzende der peruanischen nationalen Unabhängigkeitsbewegung für den Verband der freien Abstimmung, der Generalsekretär der Volksfront der Arbeiter, Bauern und Studenten Perus und weitere Persönlichkeiten hielten die Reden mit den Titeln »Der Kim Jong-il-Patriotismus«, »Genosse Kim Jong-il und die Zuze-Ideologie«, »Der Sozialismus ist eine Wissenschaft«, die Songun-Politik von Korea und das Leben eines hervorragenden Menschen.